An dieser Stelle möchte ich auf eine Sache hinweisen, die wir in Sharat Nahar nachher noch ein bisschen ausführen werden. Und zwar geht es um den ersten Satz hier, die Studien des Scheichs über Hadith des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam bereiteten ihm einen großen Nutzen, denn aus ihnen wuchs seine Abkehr vom blinden Befolgen seiner früheren Rechtsschule. Damit ist offensichtlich die hanafitische Rechtsschule gemeint. Der Ausdruck, das blinde Befolgen seiner früheren Rechtsschule, ist ein bisschen zweideutig. Und dieser Ausdruck klingt ein bisschen abwertend, zumindest in meinen Ohren. Und ich weiß nicht, ob der Autor das abwertend meinte oder ob er das einfach nur objektiv sagen wollte. Denn das blinde Befolgen, At-Taqlid al-A'ma, wie man es auf Arabisch nennt, ist nicht immer eine verpönte Sache. Das blinde Befolgen ist eine, für jemanden, der seine Religion am Anfang erlernt, oder für einen normalen Muslim, sage ich mal, sogar notwendig zu Beginn. Ein Kind beginnt mit dem blinden Nachfolgen des eigenen Vaters. Und genauso du in deiner Umgebung, denn du angefangen hast, religiös zu werden, angefangen zu beten, du machst einfach das nach, was dein Vater dir beibringt oder der Imam der Moschee dir beibringt oder wer auch immer. Das heißt, dieses blinde Befolgen einer Person, der man vertraut, das ist eine Sache, die lobenswert ist und die gut ist. Und wenn jeder von uns den Leuten folgen würde, die vertrauenswürdig sind, dann wäre das eine wunderbare Sache. Denn was meint man mit blindem Befolgen normalerweise? Ich kann natürlich nicht in das Herz des Autors reingucken, was er hiermit sagen wollte, aber ich sage das, damit wir hier etwas nicht falsch verstehen. Unter blindem Befolgen meint man normalerweise, dass man etwas annimmt, ohne es zu hinterfragen. Etwas annimmt, ohne es zu hinterfragen. Das heißt, man macht seine Augen zu und man fragt nicht nach den Beweisen. Und diese Angelegenheit ist natürlich ist es besser, dass man die Beweise in seiner Religion kennt. Aber es ist auf keinen Fall für jeden Menschen verpflichtend. Und natürlich ist es besser, dass man hinterfragt im Sinne von, dass man versteht, warum man etwas macht. Aber nicht jeder hat dazu die Fähigkeit. Und keiner von uns wird, wie gesagt haben, als Gelehrter geboren. Und jeder von uns entwickelt sich. Und deswegen am Anfang ist es ganz normal, dass du deinen Lehrer fragst und sagst, sag mal im Gebet, was mache ich eigentlich, Sheikh, wenn ich einen Fehler gemacht habe im Gebet? Wie habe ich mich dann zu verhalten? Und dann sagt er, okay, wenn du diesen Fehler gemacht hast, dann musst du nichts machen. Wenn du diesen Fehler gemacht hast, dann musst du zwei Sajda vor dem Salam machen. Und wenn du diesen Fehler gemacht hast, dann und so weiter und so fort. Willst du jetzt für jede Antwort einen Beweis hören vom Gelehrten, den er sicherlich kennt, und den willst du auch noch verstehen? Manche Antworten eines Gelehrten können für denjenigen, der die Frage gestellt hat, eine Fitna darstellen. Das heißt, manche Antworten mit bestimmten Informationen können für denjenigen, der die Frage gestellt hat, eine Versuchung darstellen. Das heißt, es kann Grund dafür sein, wal'iyadu billah, dass er abkehrt und dass er den rechten Weg verliert. Ja? Warum? Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, حدثوا الناس بما يعلمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. Das heißt, sinngemäß übersetzt, ihr sollt den Menschen das sagen, was ihr Kopf begreifen kann. Wollt ihr denn, dass Allah und sein Gesandter der Lüge bezichtigt werden? Weil es gibt Dinge, wenn man die sagt und der andere hat es noch nicht vom Verstand her so weit, kann sein, er verwirft sie. Und jeder von uns kennt das, wenn man Da'wah macht mit jemandem, der im Islam ja noch gerade frisch ist oder gerade hat man Hoffnung, dass er reinkommt. Es gibt Dinge, wenn du ihm das sagst, einem Nicht-Muslim, kann sein, er wird dadurch abgeschreckt von der Religion, weil er begreift das noch nicht. Und genauso der frische Muslim, der ist neu praktizierende Muslim. Deswegen, liebe Geschwister, dass wenn damit gemeint ist, dass der Gelehrte sich entwickelt hat, am Anfang hat er blind gefolgt, danach hat er, alhamdulillah, nach Beweisen gesucht und hat sie gefunden, und so weiter und so, irgendwann hat sich entwickelt zu einem Mujtahid, alhamdulillah. Das ist dann ist die Bedeutung gut. Aber wenn damit gemeint sein soll, dass jeder Mensch, der blind befolgt, ohne die Beweise zu hinterfragen, ohne die Beweise zu kennen und ohne das in Frage zu stellen, was der Gelehrte ihm sagt, dass es eine verpönte, eine schlechte Sache ist, das ist falsch und absolut inakzeptabel. Denn, wie gesagt, jeder von uns macht in seinem Leben eine gewisse Entwicklung durch. No. Dies hatte selbstverständlich gelegentliche Meinungsverschiedenheiten mit ortsansässigen Scheichs zur Folge, die blind der hanefitischen Rechtsschule folgten. Ebenso mit einheimischen Sufi-Imamen und neueren Ahlul Bid'ah und sich ihm entgegenstellten und die einfachen Leute gegen ihn aufhetzten, indem sie ihn einen wahhabitischen Abtrünnigen nannten. Dennoch wurde er von manchen ehrenwerten Scheichs in Damaskus ermutigt, weiterzumachen. Unter ihnen waren Scheich Bahjat Baytar und Scheich Abdul Fattah. Möge Allah sie ihre erbarmen. Na. Zunächst einmal, dass er genannt worden ist. Also hier hat er, dass er Streit hatte oder Dispute hatte mit bestimmten Gelehrten der hanafitischen Rechtsschule. Das ist, wie gesagt, hier das eine Extrem, dass Leute, die Gelehrten, von denen sie gelernt haben, so hoch preisen, dass egal, was man ihnen an Beweisen sagt, sie vertrauen ihrem Gelehrten mehr und verwerfen den Beweis. Theoretisch gesehen ist es eine Katastrophe. Also theoretisch gesehen, dass jemand sagt, mir ist egal, wie viele Hadithe du bringst, ich bleibe bei dem, was mein Lehrer mir gesagt hat. Das ist eine Katastrophe, weil da hat man natürlich den Islam nicht richtig verstanden. Weil der Gelehrte ist ja nichts anderes als ein Mittel zum Zweck. Der Gelehrte bringt dich zur Wahrheit, er kennt dich besser aus, deswegen sagt er dir, da geht's lang und nicht da lang. Und wenn er derjenige ist, der dann dir den falschen Weg weiß, ist nicht ein Problem. Praktisch gesehen ist die Sache, wie gesagt, nicht so einfach. Praktisch gesehen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Buch gelesen hast, wie von dem Autor, rahimallah, vielleicht in seiner ursprünglichen Version, wo die Hadithe drinstehen und so. Und jetzt gehst du zu jemandem hin, der seine Religion gemäß oder seinen Fiqh gemäß einer bestimmten Rechtsschule gelernt hat. Und du gehst zu ihm hin und sagst, ja, aber hier, dieser Hadith, der ist authentisch und du musst danach handeln. Die erste Frage, warum soll er dir vertrauen? Zweite Frage, warum soll er dem Autor vertrauen? Er kennt weder dich, noch kennt er den Autor. Der Autor, du bist von diesem Jahrhundert. Der Autor ist vom letzten Jahrhundert. Der Gelehrte, dem er vertraut, ist vom zweiten Jahrhundert. Warum? Wann ist immer Abu Hanifa gestorben, rahimahullah? 150. Also wir reden von Hijri-Datum natürlich. Ja? Also islamische Zeitrechnung. Warum soll er jemandem vertrauen, mehr aus dem 15. Jahrhundert als aus dem zweiten Jahrhundert? Logisch gesehen, das passt nicht. Logisch gesehen, das macht keinen Sinn. Deswegen, das ist eine Sache von Vertrauen. Wenn er einem bestimmten Gelehrten vertraut, dann du kannst nicht kommen und ihm jetzt sein Vertrauen, seinen Gelehrten zerstören, indem du ihm deinen Gelehrten vorschreibst. Warum auch? Er folgt doch einem Imam, einem Mujtahid, dem, bedienen sich die Umma, wie gesagt, einig ist, dass er ein Mujtahid ist. Unabhängig von manchen Zeitgenossen. Das ist immer das gleiche Problem. Okay? Aber heutzutage, die Gelehrten heutzutage, die du magst und die liebst und wie wir alle mögen, die wir alle lieben, deswegen lesen wir auch hier sein Buch, Rahimahullah. Sie sind aber späte Gelehrte, Rahimahullah, denen viele Gelehrte vorangegangen sind und du kannst nicht jemandem anderen zwingen, dass er deine Meinung annimmt oder dass er deine Gelehrten akzeptiert und die Gelehrten, die er hat, nicht mehr akzeptiert. Das kannst du nicht machen. Und wenn du sagst, ja, aber wir haben Beweise, dann sei sehr, sehr vorsichtig. Sehr, sehr, sehr vorsichtig, denn wenn du auf einen Gelehrten triffst, der sich auskennt in seiner Rechtsschule, dann will ich einmal sehen, wie du vor ihm stehst, wenn du mit ihm diskutierst. Weil manche Leute denken, Fiqh ist einfach nur so, der Hadith ist sahih, ja, khalas, musst du danach handeln. Tayyib, ja, der ist sahih. Nach welcher Meinung? Haben wir gesagt, nach dem Gelehrten. Tayyib, der andere sagt, er ist nicht sahih, was machst du jetzt? Oder der Gelehrte versteht ihn ganz anders als du. Und du hast weder die Hadith-Wissenschaften studiert, noch hast du Usul al-Fiqh studiert. Das heißt, du weißt gar nicht, wie du argumentierst. Der wird dich platt machen. Der wird dich platt machen. Und du darfst nicht denken, dass der Bruder, der vor dir steht, der vielleicht ein blinder Nachahmer ist einer bestimmten Rechtsschule, kann sein, dass er keine Ahnung hat, das ist richtig, aber sein Lehrer hat vielleicht Ahnung. Deswegen sei vorsichtig. Sei nicht, yani, häng dich nicht so weit aus dem Fenster, wie man sagt. Du sollst deinem Gelehrten folgen und auch seinen Beweis kennen, Alhamdulillah. Aber du sollst auch gut denken über die Gelehrten des anderen Bruders, gerade wenn sie anerkannt sind. Ich rede natürlich auch davon, wenn sie anerkannte Gelehrte sind, nicht irgendwelche. Wenn sie anerkannte, bekannte Gelehrte sind, dass er mit Sicherheit einen Beweis hat. Nur Extremismus ist was. Extremismus zum Beispiel, was ich persönlich einmal erlebt habe mit einem Bruder, dass er, man hat ihm einen Beweis gezeigt, er hat nicht akzeptiert. Zweiter Beweis, nicht akzeptiert. Dritter Beweis. Ich sage, Bruder, was sind die Beweise von deiner Rechtsschule? Er weiß nicht. Ich habe gesagt, dann schlagen wir mal die Bücher auf. Dann haben wir das Buch aufgeschlagen von seiner Rechtsschule. Und guck, das sind die Beweise. Ich sage, guck, das sind seine Beweise. Und da hat eigentlich, also zumindest macht sein Gesicht den Eindruck, ja. Er hat eingesehen, dass seine Argumente nicht stark sind, dass es stärkere gibt. Was war seine Antwort? Er hat gesagt, bestimmt hat mein Imam irgendwo noch einen Beweis, der hier nicht steht. Das ist natürlich ein Totschlagargument, da kannst du ja nicht mehr argumentieren. Weil wo ist dieser Beweis, den er hier nicht geschrieben hat? Er schreibt ein Buch und sagt dir seine Beweise. Du erfindest jetzt einen, den er selbst nicht erfunden hat. Wie soll ich jetzt gegen dich argumentieren? Uns geht es um die Wahrheit. Deswegen, das ist natürlich Extremismus. Wenn jemand sagt, mein Gelehrter hat bestimmt irgendwo einen Beweis, obwohl er dir gesagt hat, das ist alles, was ich habe. Du kannst sagen, ich weiß nicht mehr, Wallahi, ach, ich kann mit dir nicht diskutieren. Diskutiere lieber mit meinem Gelehrten, mit meinem Lehrer, weil ich bin nicht auf diesem Level, ich kann das nicht, das ist kein Problem. Und du sagst, ich bleibe bei meiner Meinung, ich habe meinem Lehrer das so gelernt, ich bleibe auch dabei, ist kein Problem. Darfst du. Aber nicht, wie gesagt, in dem Extremismus verfallen, dass man das so ungefähr macht, wie ich gerade eben beschrieben habe. Dass der Sheikh rahimahullah ta'ala als wahhabitischer Abtrünniger bezeichnet worden ist, das ist ein altes Problem. Es ist immer so, dass nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam, genau nach dem Tode von, nach der Ermordung von Umar ibn Khattab radiallahu anhu, hat die muslimische Umma sich gespalten in verschiedene Gruppen. Und diejenigen, es gibt immer eine Wahrheit und alles andere ist ja falsch. Also logisch gesehen, es gibt immer in jedem Thema, was du betrachtest, es gibt eine Wahrheit und alles andere ist falsch. Und die Leute, die die Wahrheit befolgen, sie haben nur sich selbst. Aber die Leute, die der Falschheit befolgen, sie haben sich gegenseitig. Ahlul Batil, die unterstützen sich alle zusammen, obwohl sie alle verschiedene, die können sich gegenseitig nicht ausstehen. Aber sie haben einen gemeinsamen Feind und das ist Ahlul Haqq, das ist die Leute der Wahrheit. Mir geht es jetzt gar nicht um diesen Begriff Wahhabiten und so nicht so, weil das ein Begriff, den die Leute teilweise total falsch verstehen. Und eines der witzigsten Angelegenheiten, die ich erlebt habe, ist, dass teilweise, ob man es glaubt oder nicht, es gibt zwei Bewegungen der Islamgeschichte, die diesen Namen ungefähr tragen. Und manche Leute haben das eine mit anderen verwechselt und haben deswegen viel geschimpft gegen bestimmte Leute. Dabei ging es um was ganz anderes. Also gibt es eine Bewegung, die heißt Al-Wahhabiyya, also so wird sie genannt zumindest. Ja. Und die andere Bewegung wurde so genannt, fälschlicherweise, und auch Al-Wahhabiyya genannt. Und manche haben diese zwei Begriffe miteinander verwechselt und dementsprechend, also manche Gelehrte natürlich verunglimpft. Und da kam das Witzigste dabei raus, weil da haben sie über Sachen gesprochen, die gar nicht zeitlich passen. Der eine lebt in dem Jahrhundert, der andere lebt in dem Jahrhundert, das passen gar nicht zusammen. Weil es zwei verschiedene Bewegungen gewesen sind. Wie dem auch sei, das ist nicht unser Thema. Wichtig ist nur, dass yani, auch hier, es gibt eine Person in der islamischen Geschichte, die viel besser und bekannter und großartiger und gottesfürchtiger war als der Autor des Buchs, rahimahullah. Und das ist Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala. Über den sich alle Muslime einig sind, dass er ein Freund des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, war und ein edler Gefährte. Und dieser Cousin des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wurde ebenfalls als Abtrünniger bezeichnet. Abtrünnig heißt vom Islam ausgeschlossen. Also als Kafir bezeichnet. Jemand, der Muslim war und Kafir geworden ist. Murtad, yani. Und diese, wie gesagt, wenn das, ich stell dir mal vor, der Cousin des Propheten, der den Propheten sallam mit Leib und Seele verteidigt hat, der mit dem Propheten sallam im gleichen Haus gelebt hat, kann man sagen, diese Person wird als Abtrünniger bezeichnet, dann ist nichts, also deswegen würde ich sagen, diese Aussagen sind nichts Besonderes, weil es gibt manche Leute, die sagen, guckt, schon die Leute in seiner Zeit haben ihn über ihn schlecht gesprochen. Das hat man mit Sheikh al-Albani gemacht. Das hat man mit der Bewegung gemacht, die Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab so geschrieben wird, gemacht. Gesagt, guck mal, seine eigenen Verwandten haben über ihn schon schlecht gesprochen. Das ist normal, ja. Das ist nichts Besonderes. Mir geht es nicht um seine Verwandten. Mir geht es darum, was sagt er an Aussagen, was richtig und was falsch ist. Das ist entscheidend. Ohne dass wir jetzt irgendwie übertreiben. Ja, man kann Muslim sein und als Muslim sterben, ohne von Sheikh al-Albani gehört zu haben und ohne von Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab gehört zu haben. Geht, ist gar kein Problem. Weil die Menschen, die vorher, die haben auch irgendwie gelebt. Das wollte ich nur sagen. Die letzte Sache ist, das ist ein Schreibfehler, der heißt nicht Abul Fatlah, sondern heißt Abul Fattah. Deswegen hat der Bruder richtig vorgelesen. Barakallah. Da stieß der Sheikh bei seinen Versuchen, in Tauhid und Sunna zu promovieren, auf starken Widerstand. Jedoch ertrug er ihn mit viel Geduld. Nach einiger Zeit begann er wöchentlich zwei Klassen zu unterrichten, die von Studenten und Universitätsprofessoren besucht wurden. Währenddessen lehrte er diverse Bücher und Aqida, Fiqh, Usul und Hadith-Wissenschaften. Er fing auch an, monatliche Dawa-Reisen in syrische und jordanische Städte zu organisieren. Nachdem einige seiner Arbeiten veröffentlicht wurden, rief man den Sheikh 3 Jahre lang Hadith an der Universität in Medina zu unterrichten. Gleichzeitig war er auch Mitglied im Vorstand der Universität. Anschließend kehrte er zu seinen früheren Studien und Arbeiten in der Bibliothek Al-Zahiriyya zurück. Sein Geschäft überließ er einem seiner Brüder. Er besuchte zahlreiche Länder, um Da'wah zu machen und Vorlesungen zu halten, unter anderem in Katar, Ägypten, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate, Spanien und England. Er war mehrmals gezwungen zu emigrieren. Er beschäftigte sich hauptsächlich mit Hadith-Wissenschaften. Sheikh al-Albani hat viele Schüler, zu ihnen zählen Sheikh Hamdi Abdul-Majid, Sheikh Mohammed Eid Abbasi, Dr. Omar Suleiman al-Ashqar, Sheikh Mohammed Ibrahim Shakra, Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wad'i, Sheikh Ali Khushan, Sheikh Mohammed Jamil Zainu, Sheikh Abdurrahman Abdul Samad, Sheikh Ali Hassan Abdul Hamid al-Halabi, Sheikh Salim al-Hilali und Sheikh Abdurrahman Abdul Khaliq. Sheikh al-Albani verstarb 1420 nach Hijra. Möge Allah, der Erhabene, sich seine Seele gnädig annehmen und das von ihm hinterlassene Wissen zum Nutzen der Gemeinschaft machen. طيب, Bismillah, Alhamdulillah, As-Salatu wa Salam Rasulillah. Zwei Kommentare dazu. Erstens einmal auf der Seite 8, von oben gesehen, 1, 2, 3, der vierte Abschnitt. Da heißt es, nach einiger Zeit begann er wöchentlich zwei Klassen zu unterrichten. Das sollte heißen, begann er wöchentlich zwei Unterrichte zu halten. Weil das hört sich an, als hätte er Unterricht in einer Schule oder so. Das ist hier mitnichten gemeint. Er hat zwar, wie es im folgenden Abschnitt heißt, an der Universität auch unterrichtet, rahimahullah, aber das ist in diesem Abschnitt nicht gemeint, wallahu a'lam. Der Sheikh, rahimahullah, wie gesagt, war bekannt für seine Hadith-Wissenschaften und hat an der Universität Al-Jami'a Al-Islamiyah in Medina 3 Jahre lang unterrichtet. Und die Frage ist natürlich, warum hat er aufgehört, dort zu unterrichten? Warum ist er dann nicht dort geblieben? Manche der Leute, die das erlebt haben, wie zum Beispiel eine der Personen, die hier genannt worden ist, Sheikh Abdurrahman Abdul Khaliq, und andere haben, und der Sheikh selbst hat auch erzählt von dieser Angelegenheit. Der Grund war dafür, dass er unterrichtet hat, das Fach Hadith zum Beispiel. Und dann wurde er manchmal gefragt über Hadith, die andere Professoren erwähnt haben. Und dann hat er zum Beispiel gesagt, dieser Hadith ist nicht authentisch. Und der andere Professor benutzt diesen Hadith und belegt damit und erzählt ihn. Und einer dieses, ein echtes Beispiel ist ein Hadith, wo es heißt, Ikhtilafu ummati rahmah. Das heißt, die Meinungsverschiedenheit innerhalb meiner Gemeinschaft, innerhalb meiner Umma, ist eine Barmherzigkeit. Dieser Hadith wird von manchen Leuten benutzt als Beweis dafür, dass man Meinungsverschiedenheiten haben darf. Und manche übertreiben natürlich damit und bauen noch mehr damit auf und sagen, ist kein Problem, ach, jeder darf seine Meinung haben. Dieser Hadith hat dann der Gelehrte aus dem Fach Usul benutzt als Beweis, aus Usul al-Fiqh, benutzt als, also wahrscheinlich aus Usul al-Fiqh, logischerweise hat das Beweis benutzt, dass man Meinungsverschiedenheiten haben darf. Es geht jetzt hier nicht um die Thematik, nicht falsch verstehen. Es geht jetzt nicht um die Thematik, darf man verschiedene Meinungen haben oder nicht. Darum geht es nicht. Es geht jetzt um den Hadith nur. Wenn dieser Hadith inhaltlich nicht stimmt, dann kann er natürlich auch von der Überlieferung her nicht authentisch sein. Wenn der Hadith von der Überlieferung her nicht authentisch ist, kann er trotzdem inhaltlich in Ordnung sein. Darum geht es jetzt nicht. Es geht also nicht um den Inhalt des Hadith. Es geht nur um den Hadith an sich. Hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das gesagt oder hat das nicht gesagt? Darum geht es nur. Und dieser Hadith, Ikhtilafu ummati rahmah, die Meinung meiner Umma ist eine Barmherzigkeit, der Sheikh selbst wurde danach gefragt, ist es ein Hadith, der authentisch ist? Sagte er, es ist Munkar. Munkar ist eine Stufe der Nicht-Authentizität. Etwas unter Da'if. Okay? Der Usul-Gelehrte, der diesen Hadith benutzt hat, wurde gefragt, Sheikh, der Hadith, den du erwähnst, Ikhtilafu ummati rahmah, ist der Hadith authentisch? Sagte er, ja, der ist sahih. Er sagt, ja, aber Sheikh al-Albani sagt, das ist daif. Und dadurch natürlich haben sie ein Problem ausgelöst teilweise. Es sei denn, die Gelehrten wissen damit umzugehen. Und wir werden inshallah noch darüber auch gleich ein bisschen sprechen. Wie dem auch sei, dieser Usul-Gelehrte, als er dann gehört hat, dass Sheikh al-Albani, rahimahullah, diesen Hadith als Munkar eingestuft hat, hat sich die Mühe gemacht, sich zu vergewissern, und ist bis zum Sheikh nach Hause gegangen, um ihn darüber zu fragen. Sheikh, hast du das gesagt? Und so weiter. Und so sagt er, ja. Und sagt er, Tayyib, kannst du mir zeigen, wieso der Hadith nicht authentisch ist? Sagt er, ja, kann ich, kein Problem. Hat er eine Handschrift rausgeholt, seinen Untersucher hat ihm das gezeigt, wo er die ganzen Überlieferungsketten zu diesem Hadith, den ganzen Isnad gesammelt hat und geschrieben hat, dass dieser Hadith nicht authentisch ist. Auf jeden Fall hat dann der Usul-Gelehrte das so hingenommen, ist aber dann zum nächsten Unterricht gegangen und hat den Leuten gesagt, dass der Hadith richtigerweise authentisch ist. Und der Sheikh al-Albani hat sogar die ganzen, er sagt, er hat die ganzen Überlieferungsketten mir gezeigt und das Beweis dafür, dass sie sich gegenseitig stärken und der Hadith ist authentisch. Das ist eine Angelegenheit der Hadith-Wissenschaften, dass Hadith dann manchmal, auch wenn sie schwach überliefert werden, sich gegenseitig stärken können, diese Überlieferung, und da kann er insgesamt trotzdem authentisch sein. Wie dem auch sei, dadurch und auch durch ein paar andere Angelegenheiten gab es ein bisschen Streit zwischen dem Imam rahimahullah und den anderen Professoren in der Universität, weil der Sheikh al-Albani rahimahullah Meinungen vertreten hat, bestimmte Fiqh-Meinungen vertreten hat, die entgegen dem sind, was die Gelehrten des Landes in Medina und Umgebung vertreten haben. Und das ist immer ein Problem, wenn jemand natürlich eine Meinung hat, die entgegen dem ist, was alle anderen und zu diesen Sachen gehörte, dass er der Meinung war, dass eine Frau ihr Gesicht zeigen darf und das ist die, widerspricht dem, was die Mehrheit der Gelehrten in Saudi-Arabien vertreten. Und dadurch kam es eben zu Unruhe. Und ebenso war er der Meinung, rahimahullah, dass man dass das ringförmiges Gold verboten ist zu tragen. Für eine Frau, nicht für einen Mann. Für einen Mann sowieso. Man darf kein Gold tragen. Aber eine Frau dürfe nach seiner Ansicht, rahimahullah, kein Gold tragen, das zum Beispiel ein Ring zum Beispiel. Oder ein Armreifen, etwas in diese Richtung. Oder ein Ohrring. Und das ist auch entgegen dem, was die Mehrheit der Gelehrten im Land dort vertreten hat. Und ebenso eine Sache war, dass er, rahimahullah, der Ansicht war, dass man nur 11 Raka'a verrichten darf im Ramadan, im Tarawih. Also das Nachtgebet im Ramadan, ihr wisst, man betet, ist eine Sunna, dass man nachts betet, aber auch im Ramadan, in der Gemeinschaft zusätzlich. Und er war der Ansicht, rahimahullah, dass man nur 11 beten darf. Und wenn man mehr als 11 macht, ist es haram. Eine Bid'a. Und